Sie hören Popstop, das Musikradio. Und nun wieder die Anti-Hits in deutscher Sprache. Wir sind bei Folge 327. Am Mikrofon ist Frank Laufenberg. Der Riese Winter stapft durchs Land. Im Schornstein riecht es angebrannt. Der Schnee liegt wattig auf dem Dach, am Ofen spielt der Bauer Schach. Das Heu verschimmelt in der Tenne, im Stall erfriert die letzte Henne. Der Bauer murmelt eigentlich schade und macht bedenklich die Rochade. Die Kühe fangen an zu meutern, die Milch gefriert in ihren Eutern und drohend heult im Schlot der Sturm. Der Bauer opfert einen Turm. Schach, Schach, davon kriegt man nie zu viel. Schach, Schach, es ist ein königliches Spiel. Dann hallt es jäh durch Schnee und Frost. Ich bin die Christel von der Post. Sie ruft, mach auf, du alter Säufer. Der Bauer klaut des Gegners Läufer. Der würde diesen Schachzug strafen, wär er nicht leider eingeschlafen. Es ist Christels heimlicher Verehrer, Herr Tintenwicks, der Dorfschullehrer. Die Christel schreit, mir frieren die Finger. Der Bauer klaut jetzt auch den Springer. Doch davon wird der Lehrer wach. Er haut aufs Brett und donnert Schach. Die Christel zetert halb erfroren, mit fast schon himmelblauen Ohren. Mach endlich auf, jetzt reicht es mir. Der Bauer flüchtet nach B4. Von da will er die Dame schlagen, doch hört er streng den Lehrer sagen: Kerl, eine Dame schlägt man nicht. Der Bauer spuckt ihm ins Gesicht. Drauf kriegt er von dem Pädagogen das Schachbrett übers Haupt gezogen. Des Bauern Kopf durchschlägt es glatt. Er gibt nun auf und röchelt matt. Schach, Schach, davon kriegt man nie zu viel. Schach, Schach, es ist ein königliches Spiel. Der Lehrer findet das okay. Er holt die Christel aus dem Schnee. Er wärmt sie auf und macht geschwind mit ihr gleich drei Partien blind. Der Dorfschullehrer Tintenwicks beherrscht natürlich alle Tricks. Er eröffnet venezianisch und Christel haucht, das kenn ich gar nicht. Dann ruft sie, ach du Meisterspieler, du schlimmer kleiner Bretzerwühler. Der Bauer wird von diesem Krach gleich wieder aus der Ohnmacht wach. Da will die Christel voll entzücken, den Bauern an den Busen drücken. Dem hängt das Schachbrett noch am Hals und nun die Christel ebenfalls. Sie hat den Groll schon längst vergessen, denkt nur an eins noch, nämlich Essen. Drum ruft sie heiter, Jungs, ich renne und hol uns die erfrorene Henne. Beim Schach gilt das, weiß jeder Pflege, nämlich die alte Bauernregel. Lieber ein totes Huhn im Topf als ein kariertes Brett vorm Kopf. Schach, Schach, davon kriegt man nie zu viel. Schach, Schach, es ist ein königliches Spiel. Endlich hat mal jemand Schach erklärt, wie es geht und was man zu tun hat. Sehr schön. Spiel der Könige hieß diese Nummer von Ulrich Roski. Wieder eine Stunde Anti-Hits in deutscher Sprache mit schönen Wünschen und Erklärungen, die uns weiterbringen im Leben. Es geht erstmal bei Reinhard May um eine Annabelle. Ich glaube, nachdem er diesen Titel aufgenommen hat, das war ja auch immerhin schon im Jahre 1972, danach hat er erstmal ein bisschen Ärger bekommen mit ein paar Feministinnen zum Beispiel oder Intellektuellinnen oder so. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich und konventionell, du bist so wunderbar negativ und so erfrischend destruktiv. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich intellektuell, ich bitte dich, komm, sei so gut, mach meine heile Welt kaputt. Früher war ich ahnungslos wie ein Huhn, doch sie erweitert mein Bewusstsein nun und diese Bewusstseinserweiterung ist für mich die schönste Erheiterung. Seit ich auf ihrem Bettvorleger schlief, da bin ich ungeheuer progressiv. Ich übe den Fortschritt und das nicht faul, nehme zwei Schritte auf einmal und fall aufs Maul. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich und konventionell, du bist so wunderbar negativ und so erfrischend destruktiv. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich intellektuell, ich bitte dich, komm, sei so gut, mach meine heile Welt kaputt. Früher hab ich oft ein eigenes Auto benutzt, hab mir zweimal täglich die Zähne geputzt, hatte 2 bis 3 Hosen und ein paar Mark in Bar. Ich erröte, wenn ich denk, was für ein Spießer ich war. Seit ich Annabelle hab, sind die Schuhe unbesohlt, meine Kleider hab ich nicht mehr von der Reinigung abgeholt und seit jenem Tag gehöre ich nicht mehr zur Norm, denn ich trage ja die Nonkonformisten-Uniform. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich und konventionell, du bist so wunderbar negativ und so erfrischend destruktiv. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich intellektuell, ich bitte dich, komm, sei so gut, mach meine heile Welt kaputt. Früher, als ich noch ein Spießer war, ging ich gern ins Kino, in Konzerte sogar. Doch mit diesem passiv-kulinarischen Genuss machte Annabelle kurz entschlossen Schluss. Wenn wir heute ausgehen, dann geschieht das allein, um gesellschaftspolitisch auf dem Laufenden zu sein. Heute bitte ich Annabelle, erhör mein Flehen, lass uns zu einem Diskussionsabend gehen. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich und konventionell, du bist so wunderbar negativ und so erfrischend destruktiv. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich intellektuell, ich bitte dich, komm, sei so gut, mach meine heile Welt kaputt. Früher habe ich manchen Tag und manche Nacht auf dem Fußballplatz und in der Kneipe zugebracht, mit Freunden geplaudert, meine Zeit verdöst, doch dann hat Annabelle mich von dem Übel erlöst. Heute sitz ich vor ihr und höre mit offenem Mund, wenn sie für mich doziert, Theorien aufstellt und ich wünschte, diese Stunden würden nie vergehen, ich könnte tagelang zuhören, ohne ein Wort zu verstehen. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich und konventionell, du bist so wunderbar negativ und so erfrischend destruktiv. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich intellektuell, ich bitte dich, komm, sei so gut, mach meine heile Welt kaputt. Früher dachte ich, korruptes Spießerschwein, wer was schaffen will, der müsste fröhlich sein. Doch jetzt weiß ich im Gegenteil, im Pessimismus liegt das Heil. Früher hab ich nämlich gerne mal gelacht, doch auch hier hat sie mich weitergebracht. Heute weiß ich, die Lacherei war reaktionär, infolgedessen denk ich, lache, schreite ernst einher. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich intellektuell, zerstör mir meine rosa Brille und meine Gartenzwerg-Idylle. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich intellektuell, ich bitte dich, komm, sei so gut, mach meine heile Welt kaputt. Früher saß ich gerne tagelang vorm Fernsehapparat und aß und trank und war ein zufriedener Konsument, doch im höchsten Grade dekadent. Dann hat Annabelle mich vor nicht langer Zeit vom Konsumterror befreit. Nur noch geistige Werte sind's, die ich begehr, und ab heute bleibt der Kühlschrank leer. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich unkonventionell, du bist so wunderbar negativ und so erfrischend destruktiv. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich intellektuell, ich bitte dich, komm, sei so gut, mach meine heile Welt kaputt. Früher war ich, wie das alles zeigt, einem billigen Vergnügen niemals abgeneigt. Doch ab heute wird nicht mehr genossen, dafür diskutieren wir beide unverdrossen. Wenn ich zu ihren Füßen lieg, dann üb ich an mir selbst Kritik und zum Zeichen ihrer Sympathie nennt sie mich süßer Auswuchs kranker Bourgeoisie. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich unkonventionell, du bist so herrlich emanzipiert und hast mich wie ein Meerschweinchen dressiert. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich intellektuell und zum Zeichen deiner Emanzipation beginnt bei dir der Bartwuchs schon. Tja, da kann sie auch die Nonkonformisten-Uniform anziehen. Das fand ich immer am lustigsten. War wohl damals so die Jeans. Oder irgendwann war es auch der Jutesack oder sonst irgendetwas. Reinhard May mit Annabelle. Ach Annabelle, das habe ich lange nicht mehr gehört. Das ist ja richtig schön. Ja, neu ist Maurenbrecher. Maurenbrecher mit seinem neuen Album Menschen machen Fehler. So ist es. Und auf der Platte sagt er oder fragt er, wann seid ihr frei? Wir werden es erfahren jetzt. was dein Spiegel zeigt. Du neigst den Kopf, die langen Haare hängen herab. Du bürstest sie ein letztes Mal, dann schneidest du sie einfach ab. Das ist die kühne Tat. Es gibt nur eine hier, die über dich entscheidet. Es gibt nur eine hier, die sagt, wie du dich kleidest. Tausende wie du haben das Tuch verbrannt. Tausende wie du sind losgerannt. Wir sehen euch zu, wir stehen dabei. Wann seid ihr frei? Auf dem Film zu sehen. Sorglos spaziert der Mullah mit dem Turban auf durch seine Stadt. Sieht so aus, als wenn er jedermann hier kennt und keine Feinde hat. Er schaut nicht hinter sich. Die, die da gerannt kommt, zögert keinen Moment vor Übermut. Die Haare frei, beim Überholen schlägt sie ihm den Turban weg. Der Schlag saß gut und schon rennst du los für ein besseres Land. So wie du sind Tausende von euch gerannt. Wir sehen es auf dem Film, wir stehen dabei. Wann seid ihr frei? Vorm Gefängnistor. Deine Brüder, deine Schwestern wollen erfahren, was mit dir ist. Seit dem letzten Polizeieinsatz wirst du vermisst. Was passiert da drin? Schlägt man dich? Bist du am Leben? Geschieht es dir wie Massa Amini? Wird jemand Antwort geben? Tausende wie du sind weiter fortgerannt, zurückgeschleudert immer vor der meterdicken Wand. Tausende mit fast vergessener Kraft, wir stehen dabei. Wann seid ihr frei? Mit dem Tod von Mahsa Amini fing's an. Weil auf Dauer unsichtbar kein Weg sein kann. Frauen leben Freiheit. Dieser laute Ruf ist uralte Weisheit. Und auch das, was grad die Stunde schuf. Tausende dabei, ihr Leben umzubauen. Mehr als all wir anderen auf der Welt uns gerade trauen. Mehr als all die alten Clans es fassen, die mit ihrer Macht nichts anderes dürfen als zu hassen. So in eurem Kampf ist unser Wunsch dabei. Wann seid ihr frei? Bedrückend ein solches Lied und man muss danach einfach sagen, wie sieht es denn eigentlich bei uns aus? Sind wir frei? Also gegen das, was da besungen wird, sind wir wahrscheinlich frei. Und in vielen Punkten merken viele auch nicht, in welchem Glück sie hier leben. Haus steht eine Eiche, tausend Jahre hat sie schon gesehen. Krieg und Frieden, immer nur das Gleiche. Sieger kommen, die als Verlierer gehen. Wohlstand macht vermessen, liegt man im gemachten Dornenbett. Im Überfluss haben wir vergessen, wie gut's uns eigentlich geht. Nur selten dringt an meine Ohren das Lied der Dankbarkeit. Dabei sind wir unterm hellsten Stern geboren, am rechten Ort zur rechten Zeit. Fern von Genoziden, frei von Hunger, Elend, Not und Leid. Wem war dieser Glücksfall je beschieden? Fragt die Opfer der Vergangenheit. Heut kann jeder seine Meinung sagen, politisch denken, wie es ihm beliebt. Woanders wird man dafür totgeschlagen, weil's die rechte Zeit dort noch nicht gibt. Nur selten dringt an meine Ohren das Lied der Dankbarkeit. Dabei bin ich ohne Zuzu auserkoren für den rechten Ort zur rechten Zeit. Vor meinem Haus, da stehen drei Autos, ein Rosenteich und auch ein Motorrad. In der dritten Welt, da stirbt man lautlos, weil das Unrecht die stärkste Stimme hat. Und immer öfter dringt an meine Ohren das Lied der Traurigkeit. Mir scheint, irgendwie haben wir uns selbst verloren, am rechten Ort, zur rechten Zeit. Am rechten Ort, zur rechten Zeit. So ist es. Die erste allgemeine Verunsicherung ist das gewesen mit dem Titel Am rechten Ort. Hier habe ich jetzt was von Udo Lindenberg, das wurde gewünscht vom Album Stark wie zwei. Stark wie zwei heißt das Album und darauf ist ein Titel, der da heißt Woody Woody Wodka. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Einem schönen Montagmorgen lag ein toter Mann am Strand, in dessen Nähe man einen Astronautenanzug fand. Aber schon nach 3,5 Tagen alles klar auf Golgatha. War er wieder auferstanden, Freitagabend an der Bar. Woody, Woody, Wodka war sein Treibstoff. Und jetzt flutet er die Tanks. Fernen, zu den Sternen, in das kosmisch helle Licht, wo das Weltall ihn erleuchtet und der Wahnsinn zu ihm spricht. Denn hier unten hört ihn normal los, ne, da hält er's nicht mehr aus. Nur da oben bei Daniel Düse ist ein wirkliches Zuhause. Vor die Wolke war sein Treibstoff, und jetzt flutet er die Tanks. Es ist wieder wie Apollo 13 und er fühlt sich wie Tom Hanks. War sein Name und irgendwann da schleudert er extrem. Hello, here is Houston, Ground Control. Are you having a problem? An Alkoholproblem? Gewaltige Nummer her von Udo Lindenberg, Woody Woody Wodka. Jetzt habe ich was, das war so in den 50er Jahren, war das lustig. Es gibt ja so viele lustige Songs heute von Comedians, die da singen. Ulrich Roski, das mit dem Spiel der Könige am Anfang, war ja auch lustig. Und das gab es eben auch schon in den 50er, 60er Jahren. Und da gab es ein Medium-Terzett. Medium-Terzett. Das kam 1958 zusammen. Und danach waren die Jungs im Terzett unzertrennlich. Die ersten Hits waren Der ganze Kahn ist voller Heimweh oder Rose, Rosalie, Der Schatz im Silbersee, Winnetou, Hey, Bob Needle, Buffalo Bill und Lebewohl, Winnetou im Jahr 1965. Einen Hit hatten sie, der stand nie in der Hitparade. Weil das war dann noch vor der Zeit, als man hier in Deutschland richtige Hitparade machte. Das hieß, ein Loch ist im Eimer. Und laut Gruppe ist im Laufe der Jahre dieser Song, ein Loch ist im Eimer, über 8 Millionen Mal verkauft worden. Helmut Niekamp war Mitglied beim Medium TZ. Und er konnte heute Geburtstag feiern. Er wurde 90 Jahre alt. Er ist bereits gestorben am 24. November des Jahres 2015. Unvergessen, dass Medium TZ mit ihrer deutschsprachigen Version von Ein Loch ist im Eimer. Henry! Henry! Ja? Bring mal Wasser mit! Hier hast du dein Wasser. Bitte? Oh. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, Karl Otto. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, ein Loch. Verstopf es, oh Henry, oh Henry, oh Henry. Verstopf es, oh Henry. Mach's dicht! Womit denn, Karl Otto, Karl Otto, Karl Otto? Womit denn, Karl Otto, Karl Otto, womit? Mit Stroh, Henry, oh Henry, oh Henry, mit Stroh, Henry, oh Henry, mit Stroh. Hallo? Das Stroh ist zu lang, Karl Otto, Karl Otto. Das Stroh ist zu lang, Karl Otto, zu lang. Dann kürz es, oh Henry, oh Henry, oh Henry. Dann kürz es, oh Henry. Mensch, hack's ab! Womit denn, Karl Otto, Karl Otto, Karl Otto? Womit denn, Karl Otto, Karl Otto, womit? Mit ner Axt, oh Henry, oh Henry, oh Henry. Mit ner Axt, oh Henry, mit ner Axt. Aber die Axt ist zu stumpf, Karl Otto, Karl Otto. Die Axt ist zu stumpf, Karl Otto, zu stumpf. Bitte was? Zu stumpf. Dann schärf sie, oh Henry, oh Henry, oh Henry. Dann schärf sie, oh Henry. Mach sie scharf. Aber womit denn, Karl Otto, Karl Otto, Karl Otto? Womit denn, Karl Otto, Karl Otto, womit? Mit dem Stein, oh Henry, oh Henry, oh Henry. Mit dem Stein, oh Henry, mit dem Stein. Der Stein ist zu trocken, Karl Otto, Karl Otto. Der Stein ist zu trocken, Karl Otto, zu trocken. Hol Wasser, oh Henry, oh Henry, oh Henry. Hol Wasser, oh Henry, hol Wasser. Worin denn, Karl Otto, Karl Otto, Karl Otto? Worin denn, Karl Otto, Karl Otto, worin? Im Eimer, oh Henry, oh Henry, oh Henry. Im Eimer, oh Henry, im Eimer. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, Karl Otto. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, ein Loch. Es gibt viele Versionen von diesem Titel, auch internationale, zum Beispiel eine sehr schöne, die kam von Harry Belafonte oder eine, die kam von Hank Williams und da hieß es einfach A Hole in the Bucket. Und das heißt so viel wie ein Loch ist im Eimer. Ja, so ist das. Und damals konnte man da herzhaft drüber lachen und wenn man es heute hört, sagt man, ja, die Zeiten haben sich geändert. Die Witze müssen heute etwas schärfer sein, so wie der Stein. Aber dann kann man ja nicht holen, weil der ist nicht scharf. Und dann das ist, im Eimer ist ja ein Loch und deshalb hat es überhaupt keinen Zweck. Also lass es. Sie hören Popstop. Das Musikradio mit den Anti-Hits in deutscher Sprache. Und jetzt kommen zwei schöne Instrumentalnummern. Zuerst geht es um eine Platte, die erschien genau am 7.5. des Jahres 1966. Und zwar, oder da erschienen sie nicht, sondern da erschienen sie erstmals in der Hitparade, in der amerikanischen Hitparade. Und alle haben sich gefreut und haben gesagt, das ist eine schöne Melodie. Frank Sinatra hat mal wieder nach langer Zeit eine Nummer 1 in den USA mit einem Titel, der da heißt Strangers in the Night. Und darüber wird sich wahnsinnig gefreut haben ein gewisser Bert Kempfert. Bert Kempfert hatte die Melodie von Strangers in the Night geschrieben für einen Film, der hieß Willkommen, Mr. B. Aber der lief auch noch in einem anderen. A Man Could Get Killed, oder vielleicht ist es auch derselbe Film gewesen. Jedenfalls, in diesem Film kam diese Melodie vor. Und dann sitzt in einem amerikanischen Kino ein Plattenproduzent und schaut sich diesen Film an und wird plötzlich hellhörig und sagt, boah, das ist ja eine tolle Melodie. Da müsste man einen Text zu machen und dann hätte man doch einen Hit. Hat er auch gemacht. Und der Text hieß Strangers in the Night. Und das war diese Melodie, die da im Film vorkam und in dem Film Betty Bye hieß. Einfach nur Betty Bye. Hier ist Bert Kempfert mit diesem Titel aus diesem Film Betty Bye. Riesenerfolg für natürlich Bert Kempfert, dieses Biddy Bye, beziehungsweise dann in der Version mit Frank Sinatra. Wobei, 1966 war Bert Kempfert in den USA kein Unbekannter, hatte da schon Nummer 1 Date-Parade mit Wunderland bei Nacht oder eben wie es da hieß, Wunderland by Night, was dasselbe ist. und hat ein erfolgreiches Album gemacht. Mitternachtsblues war erfolgreich. Also der Mann hat schon viel geleistet in seinem Leben. Bert Kempfert. So, die zweite Instrumentalaufnahme kommt von Klaus Weiland, wurde gewünscht und heißt Angie. Klaus Weiland, Jahrgang 47, Folkgitarrist und Liedermacher. Und spielte mit Musikern wie Johannes Wader oder Werner Lämmerhirt oder auch Ray Austin und Friedemann. Und machte auch Soloplatten. Und Angie ist eine Soloplatte von Klaus Weiland. Thank you. das ist so eine Nummer, die wissen vor allen Dingen Gitarristen zu schätzen, weil sie merken, wie schwer das ist, wie Klaus das hier spielt. Ich lernte ihn irgendwann kennen am Anfang der 70er Jahre und habe ihn in Erinnerung als unglaublich netten, freundlichen Zeitgenossen. Klaus Weiland macht Angie. Hier habe ich jetzt etwas, das ist Antwort auch auf viele Fragen. Fanny van Dannen kommt mit Schilddrüsenunterfunktion. Das ist ein Instrumentalstück. Ich saß oft in der Schule und fühlte mich völlig schlapp. Und weil ich selbst nicht denken konnte, schrieb ich eben ab. Ich war immer so antriebsschwach, als kleiner Junge schon. Heute weiß ich endlich den Grund. Das ist ein Instrumentalstück. Ich saß oft in der Schule und fühlte mich völlig schlapp. Und weil ich selbst nicht denken konnte, schrieb ich eben ab. Ich war immer so antriebsschwach, als kleiner Junge schon. Heute weiß ich endlich den Grund. Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Wenn wir Fußball spielten, musste ich immer ins Tor. Und meistens war es so, dass meine Mannschaft verlor. Und soll ich euch mal was sagen, es war mir scheißegal. Denn bei Schilddrüsenunterfunktion ist das total normal. Ich ging in den Musikverein, ich lernte Klarinette. Doch nicht so lange, wie mein Lehrer das gern gesehen hätte. Ich machte auch kein Abitur, ich war kein guter Sohn. Jetzt wissen wir alle warum. Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Dann kam die Zeit, da hat mich Jesus inspiriert. Franz von Assisi hat mich zu Lyrik inspiriert. Ich floh vor dem Alltag in die Welt der Religion. Ich fühlte Gott in mir, doch es war Schilddrüsenunterfunktion. Ich kam mit der ganzen Gesellschaft nicht klar, ich fand sie ungerecht. Ich war für Sozialismus, Anarchie fand ich auch nicht schlecht. Ich hatte sogar Sympathien für Umsturz und Revolution. Und was war es wirklich? Schilddrüsenunterfunktion. Ich habe geheiratet, eine sensible Brünette mit einer tollen Aura, sie hieß Ulrike Annette. Wir durchquerten das Universum mit Tarot und Meditation. Ich hielt es für Liebe, doch es war Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Alles war so mühsam, ich fühlte mich oft so leer. Nichts ging ohne Probleme, alles fiel mir so schwer. Sogar der Sex, kaum war ich drin, da kam ich auch schon. Jetzt weiß ich warum. Schilddrüsenunterfunktion. Und immer die Unzufriedenheit, schlechte Laune, Schmerzen. Magen, Rücken, Leisten, Gegend, sogar am Herzen. Ich dachte an Rinderwahnsinn, an Ganzjahresdepression. Doch die Blutwerte zeigten, Schilddrüsenunterfunktion. Jetzt hab ich Tabletten, die nehm ich morgens ein. Bald werde ich so normal wie alle anderen sein. Und dann schreibe ich endlich einen Roman, den Titel hab ich schon. Doch ich verrate ihn nicht. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Ja, das erklärt alles, die Schilddrüsenunterfunktion von Fanny van Dannen. Fanny van Dannen. So, nochmal eine Antwort auf eine Frage, die man sich wahrscheinlich auch jeden Tag stellt. Warum die Bundesbahn im Defizit ist? Ja, und warum? Ja, das erklärt jetzt Schobert und Black. Leben ist, als ob man in einen Tunnel hineinruft und jemand antwortet, komm rüber, doch man bleibt auf seiner Seite. Einerseits kann man ja zweigleisig reisen, anders gesehen sollte man nicht mit Christian fahren. Denn dieser fährt bekanntlich nach nirgendwo. Und wer will da schon hin? Hin und her, so ist das Leben. Ständig Krieg. Da krieg ich's mit der Angst. Wallenstein vor dem Fenstersturz zu Prag. Pragmatisch ist das Leben ja nicht so. Solo est golo. Mann, war das ein Abend. Abendstille im Stellwerk. Stell weg den Hegel, die Züge kommen. Kommen ist wie gehen, bloß von hinten. Und hinten hängt Friedrich, das Schlusslicht. Schlusslicht aus und Ruhe auf dem Bahnhof ist die erste Bürgerpflicht. Bürger, pflicht mir den Siegerkranz. Kreker sans Olle, Stallenwein vor dem Stensterfurz. Furzgeschichten von Schwindula-Schwelle. Schwellenangst kennt der Lokführer nicht, noch kennt er seine Angstschwelle. Heute sieht der Lokführer so verschwollen aus. Aus seiner Sicht ist das Leben eine riesige Schwelle. Eine riesige Schwelle ins gleislose Nichts. Nichts geht mehr, rien ne va plus. Plus gibt's nur in der ersten Klasse. Und wer da rein will, muss nachzahlen. Zahlen, Herr Speisewagen, Kellner, Herr Reisekragen, Löffler. Herr, lassen Sie Ihre Löffel aus den Speisen in diesem Wagen. Wagen Sie ja nicht, die Löffel Ihres Kragenhasen in diesem Wagen zu verspeisen, Herr. Wie? Ja, ja. Speisen Sie mal mit der Bundesbahn. Na eben, ne? Ja, eben drum, ne? Ja, denn mein guter Reise. Ja, wem ist in der Bahn nicht schon mal schlecht geworden? Ja, einmal in Defizit, immer in Defizit, ne? Ja. Wunderbar. Jetzt wissen wir mehr, warum die Bundesbahn im Defizit ist, mit Schobert und Black. Es gibt wirklich so Zeilen in Liedern, da weiß man irgendwann nicht mehr, was soll uns das sagen. Also hier in diesem Lied, was wir gerade hörten, war die Zeile: anders gesehen sollte man nicht mit Christian fahren, denn dieser fährt bekanntlich nach nirgendwo. Wenn man ein bisschen nachdenkt und sich in der Popmusik der 70er Jahre auskennt, fällt einem ein, ach, es gab ja mal einen Christian Anders. Und Christian Anders hatte einen Hit, der hieß, es fährt ein Zug nach nirgendwo. So wird Sinn draus. Das andere ist dann eben für diejenigen, die es heute hören und Christian Anders noch nie gehört haben und den Titel überhaupt nicht kennen, was singen die da für einen Scheiß? Ja, so ist das. Das ist gefährlich, wenn man solche Titel macht, in denen man Zeitbezüge nimmt. Ja, das ist so. Ja, ja, ja. Also, was habe ich jetzt noch? Ach so, Rausch ab. Ach so, Stoppock, Rausch ab. Nimm deine Beine in die Hand, gib dir einen Ruck, mach die Biege, wechsel einfach die Tapeten. Du musst hier nicht bleiben, so viel hat sich verändert. Das meiste nicht zum Besten, nur noch gestylte Bräune statt buntem Treiben. Rausch ab, rausch ab. Horizont geht's leider weiter. Ein echter Schock fürs müde Pferd und den müden Reiter. Es ist kaum zu ertragen. Es geht nicht aufwärts, nicht abwärts. Es geht einfach nur weiter. Und wenn er fällt, dann schreit er. Nimm deine Beine in die Hand, gib dir einen Ruck, mach die Biege, wechsel einfach die Tapete. Du musst ja nicht bleiben, so viel hat sich verändert. Das meiste nicht zum Besten, nur noch gestylte Bräune statt buntem Treiben. Rausch ab. Eine Grube geht, da fällt sich ja nicht selber ein. Er weiß ja, wo sie ist, denn er hat sie selbst gegraben. Dafür braucht er kein Genie sein. Na, na, na, na, na, na, na, nein, nein, nein. Nimm deine Beine in die Hand, gib dir einen Ruck, mach die Biege, wechsel einfach die Tapeten. Muss hier nicht bleiben, so viel hat sich verändert. Das meiste nicht zum Besten, nur noch gestylte Bräune statt buntem Treiben. Rausch ab, rausch ab, rausch ab, rausch ab, rausch ab. Hast du ein Lied zu? Das heißt, das Lied vom Rausch. Irgendwie ganz anders, aber passt zu Rausch ab. Das Lied vom Rausch von Friedel Fesel. Friedel Fesel. Den mache ich noch. Und dann sind sie vorbei. Die Anti-Hits in deutscher Sprache. Folge 327. Musikzusammenstellung unter Mikrofon Frank Laufenberg. Sing ich ein Lied vom Rausch. Ein klassisches Lied. Nice. Kann man nicht sagen, aber das Bier ist schon sehr alt. Also nicht das Bier, das habe ich frisch gekauft. Ich meine, das Bier an sich ist schon sehr alt. Früher haben sie aber gesagt, die Mönche hätten das erfunden. Und seit der Zeit gibt es das Bier, aber das ist noch viel älter, weil die alten Ägypter auch schon Bier gebraut haben. Die haben extra so einen riesen Bierkeller gebaut, die Pyramiden. Aber fest steht, dass wenn einer das Bier gern trinkt, dass er sich allweil, dass er also gern in der Nähe vom Bier wohnt, der wohnt dann allweil in die Biere nähen. Das ist auch schon. Sing jetzt das Lied vom Rausch. Das Lied vom Rausch. Ich meine, es gibt ja Leute, die zahlen das Bier gleich bar, das sind die Barbiere. Ne? Auf Raten zahlen es auch manche, das sind die Piraten. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ich sing jetzt ein kleines, einfaches, lustiges Lied so. Von einem Mann, der hat einen Rausch gehabt, das war, also ein ganzer Mann war das gar nicht, der war ungefähr so groß. Also kein sowas auch mein Neger, ne? Das war, ja. Der war schon ein bisschen größer, aber der war deswegen so klein, weil er so weich in die Knie war. Der hat so elastische Beine gehabt. Ne? Und das hat er seinem Zustand verdankt. Wenn nämlich einer so viel Bier trinkt, dass er gar nicht mehr gerade stehen kann, dann ist er Bürokrat. Der Mensch, der im Ort das meiste Bier trinkt, ist der Bürgermeister. Ein bayerisches Lied, C-Dur, Dreivierteltakt. Der Mensch ist bei Gewitter leise, das Bier, das trinkt er literweise. Ja. Bis ich aber jetzt am Springen komme, das dauert eine Ewigkeit. Ich hab unlängst ein Mandel gesehen, das ist am Straßenrand durchkling. Ich frag, was fehlt, da sagt der Mo, wir haben's ins Bier ein Rausch nicht da, ins Bier ein Rausch nicht da. Holere, ui, tirilu, holere, ui, tirilu, holere, ui, tirilu, holere. Ich hüf ihm auf, fast steht er schon, da fängt jetzt gleich das Wackeln an. Die Knie werden weich, grad das ihn halt. Er sagt, der Rausch, der hat er gewollt. Der Rausch, der hat er gewollt. Holere, ui, tirilu, holere, ui, tirilu, holere, ui, tirilu, holere. Er fängt grad an mit seiner Geschichte. Auf einmal wird er rot im Gesicht. Man sieht, wie es ihm das Mai verzirkt. Der Mo, der hat einen Schnackler gekriegt. Der hat einen Schnackler gekriegt. Holere, ui, tirilu, holere, ui, tirilu, holere, ui, tirilu, holere. Er schluckt und schnappt, ich hab gleich Angst. Ja, schau nur, sag ich, dass du fangst. Das darfst du mir glauben, sagt da der Mo. So schnell klang ich kein Bier mehr an. Ich klang kein Bier mehr an. Holere, ui, tirilu, holere, ui, tirilu, holere, ui, tirilu, holere. Ich hab ihn heimgebracht bis vors Haus. Da leit der Depp sei alte raus. Und schrei dir zu, bevor es mich trischt. Wir haben's ins Bier einen Rausch neu gemischt. Wir haben's einen Rausch neu gemischt. Holere, ui, tirilu, holere, ui, tirilu, holere, ui, tirilu, holere. Schon gleich am nächsten Tag ist gewesen. Da hab ich das Mandel wieder gesehen. Er sagt zu mir, ich mach einen Test. Ich geh heut wieder auf ein Fest. Heut geh ich auf ein Fest. Holere, ui, tirilu, holere, ui, tirilu, holere, ui, tirilu, holere.